Kapitel 2 »Ich bin müde«, sagt die Katze. »Ich habe Hunger«, sagt der Hund. »Ich kann nicht mehr«, sagt der Hahn. Die vier Musikanten sind den ganzen Tag gegangen. Jetzt am Abend sind sie mitten in einem großen Wald. Grrrm, grrrm, grrrm. »Was war denn das?«, fragt die Katze. »Habt ihr das auch gehört?« »Ach, das war nur mein Magen. Ich hab den ganzen Tag nichts gegessen«, sagt der Hund. »Freunde, heute kommen wir nicht mehr bis Bremen. Bleiben wir doch hier«, schlägt der Esel vor. »Dieser Baum ist hoch und breit. Wenn ein Regen kommt, werden wir hier nicht nass.« Gute Idee. Alle sind zufrieden. Der Hund und der Esel legen sich unter den Baum, die Katze setzt sich auf einen Ast und der Hahn fliegt bis ganz nach oben. Grrm, grrm, grrm. »Ja, ja, gute Nacht, Hund«, miaut die Katze. »Und träum schön von gutem Essen«, sagt der Esel und schließt die Augen. Es wird langsam ruhig. Der Hahn ganz oben auf dem Baum kann weit über das Land schauen. »Freunde«, ruft er ganz aufgeregt, »nicht weit von hier ist ein Licht im Wald. Vielleicht ist dort ein Haus. Gehen wir hin, vielleicht finden wir da einen besseren Platz für die Nacht«, sagt die Katze. »Ja, und etwas Fleisch und ein paar Knochen wären gut für mich.« Der Hund sieht schon das beste Essen vor seinen Augen. »Also gut, probieren wir es«, meint der Esel. Sie gehen los, und es dauert nicht lange, da können alle das Licht sehen. Und je näher sie kommen, desto heller und größer wird es. Schließlich stehen sie vor einem Haus. »Wer wohnt denn hier allein mitten im Wald?«, fragt der Hahn. Der Esel ist der Größte. Er schaut durch das Fenster ins Haus. »Was siehst du?«, fragt der Hund. »Einen Tisch mit vielen guten Sachen zum Essen und Trinken. Rundherum sitzen Räuber. Sie reden und lachen. Da will ich hinein. Grrm, grrm, grrm.« »Nicht so laut, Hund, sonst hören sie uns«, schimpft die Katze. »Ich kann auch nichts machen, ich hab eben Hunger.« »Wenn wir ins Haus wollen, müssen wir die Räuber verjagen«, sagt der Esel. »Aber wie soll das gehen?«, fragt der Hahn. »Ich habe eine Idee, Freunde«, sagt die Katze. »Was sagt ihr dazu?« Sie machen es genau so, wie die Katze vorgeschlagen hat. Der Esel stellt sich mit seinen Vorderfüßen auf das Fenster, der Hund stellt sich auf ihn und darüber die Katze. Am Ende fliegt der Hahn ganz nach oben und setzt sich der Katze auf den Kopf. Und dann machen sie alle ihre Musik. Der Esel schreit, der Hund bellt, die Katze miaut, und der Hahn kräht noch lauter als alle zusammen sein Kikeriki. Dann springen sie durchs Fenster. Die Räuber sehen die Tiere draußen in der Dunkelheit nicht. Sie hören nur den schrecklichen Lärm und sehen, wie plötzlich das Fenster kaputt geht. »Geister«, rufen sie, »böse Geister! Sie wollen uns holen! Raus hier, raus, Freunde, wenn ihr leben wollt!« Sie schreien und laufen weg. Sie bleiben erst stehen, als sie schon weit vom Haus weg sind. Die vier Musikanten aber setzen sich an den Tisch und freuen sich über das gute Abendessen. Man könnte fast glauben, dass sie schon 30 Tage gewandert sind und nicht nur einen. So großen Hunger haben sie. Nach dem Essen sucht jeder einen Platz, der ihm gefällt. Der Esel legt sich in den Garten hinter dem Haus, der Hund neben die Tür und die Katze in der Küche an den warmen Ofen. Der Hahn fliegt hinauf aufs Dach. Es dauert keine 5 Minuten und alle schlafen.